Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die großartige, fantastische, unglaublich geniale, aber leider zu Tode gekommene Spielereihe Dungeon Siege. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Skelettkrieger eingeladen. Hallo Skeletti, wie geht es dir? Hallo, Fleisch. Wieso Fleisch? Weil es mir fehlt. Ach so, okay, gut, okay, gibt es Sinn, ja. Das ist wie immer der gute Markus. Hey, Markus. Hi. Welchen Teil hast du gespielt und wie bist du zu Dungeon Siege gekommen? Bin da wieder ich dran schuld? Nein, tatsächlich ist mein Vater daran schuld. Dein Vater ist dran schuld. Ich habe genörgelt, ich will mal ein Rollenspiel spielen, wo ich auch selber einen Charakter erstellen kann. Aber nicht Baldur's Gate, das ist mir zu pixelig. Dann hat er mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach so war oder zu meinem Geburtstag, Dungeon Siege in die Hand gedrückt. Ich dachte mir, boah, fuck geil. Auf dem Cover, die sieht echt nett aus. Du hast auch den ersten damit, hast du angefangen, oder? Ja. Hervorragend. Ich habe damals Spielezeitschriften verfolgt. Das war, die ich mir jeden Monat gekauft habe. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Stück an der Zahl. Jeden Monat. Und da gab es immer so Videos und dann konnte ich mir die mal angucken. Und da gab es halt ein Preview zu Dungeon Siege. Wo es dann hieß, das wird der Diablo-Killer. Ich habe mir so, oh, das sieht gut aus. Hübsches 3D. Da kannst du so durch die Gegend rennen und halt typisch durch die Gegend laufen und Sachen niedermetzeln. Sieht gut aus, verfolgen wir mal. Als es rauskam, habe ich es mir damals von meinem abgezwackten Taschengeld gekauft und hab's gesuchtet wie ein Bekloppter. Und ich fand das Spiel großartig. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also ich schätze mal, du hast es auch durchgesuchtet, oder? Wie ein Bekloppter. Wie ein Bekloppter. Wer Dungeons Siege nicht kennt, das ist eine Fantasy-Rollenspielreihe. Der gleichnamige erste Teil wurde 2002 veröffentlicht. Am 26. November 2003 erfolgte eine Erweiterung, die ich witzigerweise nie gespielt habe. Entwickelt wurde das ganze Spiel von Gas Powered Games und Mad Dog Software. Microsoft war damals der Publisher. Gas Powered Games gibt es nicht mehr. Die haben ein paar Spiele gemacht, aber sind dann gescheitert mit Age of Empires Online und wurden dann leider, naja, aufgelöst. Ich glaube, Mad Dog Software gibt es noch. Und deren letztes Spiel war Bully die Ehrenrunde. Ah, oh, ich mochte Bully die Ehrenrunde, das war cool. Aber gut. Ja, es ist halt ein Diablo-Klon. Und wenn man Diablo kennt, weiß man, läuft als Auserwählter durch die Gegend und metzelt alles nieder. Und im Spielprinzip ist, das Spiel steht darin, ein Land vom Bösen mit gefährlichen Kreaturen zu befreien. Nur da ist das halt, das Geile ist halt bei Dungeons Siege 1, du bist kein besonderer Held, du kommst nicht irgendwo in ein Dorf und musst irgendwie alles, weil jetzt hier, ich bin jetzt hier der Held und tu jetzt alles niederknüppeln, sondern du bist ein Bauer, der schnappt sich seine Hacke und dann fängt's an. So fängt Teil 1 an, oder? Ja, du bist ein Bauer, dein Bauernhof ist Klump und schnapp dir eine Mistgabel oder Hacke? Eine Hacke, glaube ich, war es am Anfang. Und dann schnetzel dich zum nächsten Questziel durch und sammel währenddessen bessere Ausrüstung, sonst bist du tot. Richtig, und das ist ein Hack and Slay. Eigentlich bist du am Anfang schon so gut wie tot, nur wegen dieser Hacke. Ja, irgendwelche Viecher oder Trogs oder Crocs, wie die heißen, komm rein, metzeln die Dorfbewohner nieder, du schnappst deine Hacke und fängst an, die Viecher nieder zu metzeln. Das ist die Story. Und danach geht's bis zum Ende, bis zum Bösen. Das ist die Story von Teil 1, fertig. Mehr brauchst du nicht. Du hast einen Haufen Loot, das du sammeln kannst. Das war halt schon ziemlich cool. Das fand ich halt unglaublich spaßig damals. Also du hast echt, also ich fand da unglaublich viel Spaß dran. Das Geile war ja auch, du konntest dir Leute noch dazu holen. Also Leute, mit denen du geredet hast. So bestimmte Charaktere konntest du in dein Team aufnehmen. Und du konntest den, vollkommen egal, was die gelernt haben, auch wenn es ein Zauberer war, vollkommen wurscht, du konntest dir eine Nahkampfwaffe in die Hand drücken und die haben mit normal angegriffen. Also, hey, du bist ein Zauberer, ja? Ja, hier ein Schwert, let's go, du haust jetzt auch zu wie jeder andere auch. Und du konntest dir, glaube ich, 4 oder 5 Leute noch dazu holen, soweit ich noch weiß. Also war das dann richtiges Gewusel auf deinem Bildschirm. Und dann konntest du durch die Gegend latschen und halt alles Mögliche niederschnetzeln. und neue Waffen sammeln und neue Charakter und neue Tränke sammeln und neue Zauber sammeln. Und das Ganze hast du aufgelevelt, indem du das System gehabt hast von, je mehr ich es benutze, umso besser hat es funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es da schon so weit war, ob da die Dinger kaputt gingen. Weißt du das noch? Die Waffen? Deine Ausrüstungsgegenstände auch kaputt gehen konnten? Ich glaube, das ging in keinem Teil. Soweit ich weiß. Es sind so viele Rollenspiele, die sich vermischen. Ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oder hat es mir damals einfach gefehlt, dass es nicht kaputt geht? Das kann sein, ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass es, dass du hast auch einen Haufen Scheiß sammeln und halt auch verwalten konntest. Und du hattest einen Packesel, im wahrsten Sinne des Wortes. Du konntest dir nämlich in der ersten Stadt, der du warst, einen Esel kaufen, der mitgekämpft hat und deinen ganzen Shit getragen hat, wenn dein Inventar überhaupt voll war. Das weiß ich noch. Und es hatte eine der wohl besten Tasten im Spiel, die Z-Taste. Weißt du, was die Z-Taste gemacht hat? Nope. Alle herumliegenden Gegenstände von nageligen Charakter aufgehoben. Das heißt, du hast überall einen Haufen Gegenstände um dich herum gehabt, weil irgendwelche Viecher was verloren haben. Oder weil das jetzt, oder nach einer Schlacht lagen halt auf dem Gegenstände rum, die halt die Gegner liegen lassen haben. Du hast auf die Taste gedrückt, alles eingesammelt. Praktisch. Das heißt, du brauchst nicht alles selber anklicken. Das war nicht super. Ja, es war halt. Großartiges Spiel, fand ich. Es war unglaublich gut modbar. Ich erinnere mich noch an die Lichtschwert-Mods. Da konntest du Lichtschwerter einbauen. Das weiß ich noch. Ja, ich weiß noch, wie ich damals immer geflucht habe, wenn die Leute gemoddet haben, weil ich es damals nicht mochte. Weil ich es einfach nicht konnte. Ich mag bis heute keine Mods. Ich finde Mods einfach doof. In vielerlei Hinsicht. Aber damals, habe ich gerne Mods runtergeladen und ausprobiert und die Lichtschwert-Mod war halt einfach nur bescheuert doof. Aber sie hat Spaß gemacht. Vor allem, die haben das Toolkit haben sie direkt dazugepackt zu der Hauptmission und damit Leute eigene Karten und so weiter erstellen konnten. Da gibt's Leute, die haben Diablo nachgebaut in dem Ding damals, das weiß ich noch. War sehr, sehr cool gemacht. Es gab auch einen Multiplayer-Modus. Das Witzige an der Multiplayer-Karte war, die war komplett anders als das Hauptspiel und 28-fach so groß. Das Hauptspiel war schon riesig. Aber die Multiplayer-Karte war noch riesiger und hatte keine Ladezeiten, weil das ein riesengroßes Gebiet war, was abartig riesengroß war. Es gibt eine Möglichkeit, den Multiplayer-Modus allein zu spielen, mit einer Gruppe, die du dir da reinbotten kannst. Da kannst du es auch alleine durchspielen. Und ansonsten war das so, jeder hatte einen Charakter, man hat sich ja zu Raids getroffen und so weiter. Ich fand den ersten Teil grandios. Ich habe das Add-on leider nie gespielt, weil ich das irgendwie nie in die Finger gekriegt habe. Und das war dann auch nur, ja, hier hast du das Add-on. Da gibt's den ersten Teil nochmal dazu. Ja, aber ich habe doch den ersten Teil schon. Ja, egal, hier hast du das Add-on. Ja, aber, hä? Okay. Es ist eine Standalone-Erweiterung und erhält neben neuer Mission auch das Basisspiel. Ja, genau, das war so. Warum soll ich das Basisspiel nochmal kaufen? Nun habe ich nur mit den höheren Preis für das Add-on verlangt. Also das ist so ein Blödsinn. Das ging mir halt so auf den Nerven einfach nur. Es gibt auch Modifikationen, wo Leute Ultima 5 Lazarus und das Ultima 6 Projekt komplett in der Engine umgesetzt haben. Also mit dem Toolkit von denen. Das fand ich ziemlich cool. Hast du Teil 2 gespielt? Oh ja. Hast du? Nachdem der erste so cool war, muss ich ja den zweiten selbstverständlich auch spielen. Ich habe ihn nicht gespielt, tatsächlich. Weil ich zu dem Zeitpunkt kein Interesse daran hatte. Und weil ich einen Kack-PC hatte. Aber du holst ja doch alles normalerweise immer danach. Postpone, ja, ich weiß. Habe ich auch. Aber, hat mir keinen Spaß gemacht danach. Okay. Ich hab's vielleicht 5 Minuten gespielt oder so, das war's. 5 Minuten? Ja, ich hatte einfach keinen Spaß daran. Krass. Aber weißt du, was dich dran gestört hat noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist, Ich meine, grafisch wird es jetzt nichts mehr gewinnen. Nee, grafisch wird es nichts mehr gewinnen. Es war auch grafisch eigentlich sogar noch ganz hübsch dafür, dass es rausgekommen ist. Aber mir hat es irgendwie, du bist ein normaler Typ, schnappst dir deine Waffe und haust alles kaputt, Ding gefehlt. Da bist du wieder so ein Auserwählter. Ja, es hat halt nicht mehr diesen Charme von, du bist ein Nobody. Ja. der sich hocharbeitet, sondern auserwählter Held, du hast die Mission, die Welt zu retten. Ja, so kam es mir dann vor. Also, ja, du hier geh und schnetzel dich durch die Dungeons. Du startest ja auch in so einer komischen Schlacht. Du kannst keine 6 Leute mehr mitnehmen, sondern nur noch 4, glaube ich. Nee, ich dachte, du konntest noch 6 mitnehmen. Es hat nur ewig gedauert, wenn du es gemoddet hattest. Alle Teile gefunden hast. Wenn du moddest, also alle gefunden hast. Ja, wenn du es gemoddet hattest, kannst du, glaube ich, Leute mitnehmen. Mehr Leute mitnehmen. Ging auch um ich weiß aber, dass ich zu 6 gespielt habe mit einer 6er Partie. War, glaube ich, auch im ersten so, dass du, glaube ich, auch mehr mitnehmen konntest, wenn du es gemoddet hast. Also ich hatte dann. Ich habe keine Ahnung. Mir hat es dann irgendwie. Der Anfang hatte mir keinen Fun gemacht. Dann lief's nicht richtig, weil es ein altes PC-Spiel ist, weil alle PC-Spiele laufen ja nie auf neuen Rechnern, weil. Keine Ahnung. Das stimmt. Da brauchst du wieder 100 Jahre, bis du irgendwas eingestellt hast. Nee, ich hatte da irgendwie keine Lust zu. Das stimmt allerdings. Ich hab's dann ausprobiert, ein paar Minuten lang, dachte mir so, Teil 1 war irgendwie geiler. Also habe ich es dann nie weitergespielt. Kannst du mir noch mehr über Teil 2 erzählen? Also ich weiß über den Teil eigentlich gar nichts. Oh, storytechnisch tatsächlich, es fühlt sich genauso klischeehaft an. Du bist irgend so ein Typ, der auserwählte Held ist. Und der dann loszieht und von Dungeon zu Dungeon, dann wirst du immer stärker, leveln, skillen und... Ja, jetzt wo ich so erzähle, ich habe es glaube ich gemoddet, dass ich 6 Leute mitgenommen habe, weil mir meine 2 Packesel gefehlt haben. Ah! Weil du findest immer jede Menge Zeug und ich weiß, dass ich mich damals geärgert habe. Es ist viel zu viel Zeug, als dass es in dein Inventar passt. Das ist meistens so. Ja, aber mit 6 Leuten hast du das Problem nicht so wie mit... 4. Ja, stimmt, ja. Also ich fand doch, Grafik ist zwar gut gewesen, aber ich fand es irgendwie nicht so ansprechend wie den ersten. Es war, ja, auch, sehr, also es war auch sehr viel kleiner. Ersten. Es war sehr, sehr viel kleiner, ist auch auf kleiner gemacht. Du hattest im ersten Teil riesengroße Gebiete, die fast keine Ladezeiten hatten, was ich halt geil fand. Und in denen hat sich so angefühlt wie immer so Mini-Dungeon, Mini-Dungeon, Mini-Dungeon. Da hat sich das die ganze Zeit für mich angefühlt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe den zweiten einfach nicht gern gespielt, also die eine Stunde oder halbe Stunde, die ich gespielt habe. Hat mir dann irgendwie nicht zugesagt, das habe ich dann auch sofort wieder aufgehört. Ja, und ich glaube, es hatte auch... Ich meine mich zu erinnern, dass es eins der ersten Spiele war, wo ich das DLC spielen musste, um wirklich das True Ending zu haben. Broken World, ja. Ja, weil du hattest quasi, das Ende ist ja, du besiegst deinen Obergrufti-Magier... Indem er eigentlich dann so tut, als hätte er dich verarscht und die ganze Zeit gelenkt und dich benutzt, dass du tust, was er will. Ja. Dann geht's im Broken World weiter. Ah, okay, gut. Und das fand ich dann irgendwie nicht so cool. Als Ende. War nicht befriedigend. Ja, das war so. War auch nicht so nicht gut, das weiß ich ja. Aber hey, dann kam Dungeon Siege 3. Nein, dann gab es Dungeon Siege Throne of Agony. Das ist nämlich ein eigenständiger Ableger der Reihe, der ist damals für die PlayStation Portable erschienen, also die PSP. Und war im Prinzip dasselbe wie Dungeon Siege, halt nur für PSP. Und da kann sich's vorstellen. Ich dachte immer, das war ein Remake vom ersten, darum habe ich es mir nicht gekauft. Nee, das, man kann sich vorstellen, das ist wie dieses Baldur's Gate-Ding für die PlayStation. Dieses Dark Alliance. Nur halt Dungeon Siege. Aber Dark Alliance habe ich geliebt. Ja, nur halt dieses Dungeon Siege-mäßige. Und das kam damals für die PSP raus. Das war ganz nett gemacht, soweit ich noch weiß. Selber gespielt habe ich es nicht. Ich habe nur davon gehört, dass es ganz gut war. 2010 wurde es bestätigt, dass es dann rauskommt. Und 2011 ist es dann erschienen. Und zwar Dungeon Siege 3. Da wurde alles ein bisschen geändert. Und zwar spielst du nur noch einen Charakter mit einem extra Charakter, der dich irgendwann noch begleitet, soweit ich noch weiß. Und es ist okay. Kann man sagen, oder? Ja. Es ist okay, glaube ich. Der erste im Vergleich dazu war immer noch viel besser. Ja, der erste war einiges besser. Mein Problem mit Teil 3 war, er ist zu lang. Er ist ewig lang. Und ja, zieht sich halt irgendwann hin wie Kaugummi. Manche Dungeons sind so ewig, oder manche Gebiete, in denen du bist, sind so ewig lang. Und fühlen sich so ewig, ewig lang her. Ziehen sich so ewig lang her, wie so ein Wald zu laufen, bis du in so eine Stadt kommst, durch so einen Spinnenwald zu rennen. Oh Gott. Und ich habe am Anfang den Ritter gespielt. Und wenn du die ganze Zeit Oh, ich habe Magier gespielt. Wenn du das die ganze Zeit hörst, wenn du mit seinem Schwert so rot. Gib einen Tipp, Ton ausschalten. Das ging dann irgendwann auf den Nerven. Ich fand's nicht so gut wie den ersten Teil, absolut nicht. Also er war okay. Für das, was es ist, ist es okay. Ein Vollpreistitel war es absolut nicht. Das Spiel habe ich damals gewonnen bei einer Ziehung für den PC. What? Ja. Da habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe das Spiel damals gewonnen. Das fand ich ziemlich witzig. Es war halt meh, einfach nur irgendwie. Es war jetzt nicht komplett Müll, aber es ging halt von dem, was Dungeons ist, irgendwie komplett weg von mehrere Leute holen. Du bist einfach nur so ein random Dude. Da bist du auch wieder irgendwie so ein Auserwählter und hier und da. Und mir fehlt dieses, du bist einfach ein Nobody. Ein scheiß Nobody, der einfach irgendeine Waffe in die Hand nimmt und anfängt, sagt, das Böse nieder zu kloppen. Das fehlte mir irgendwie. Da warst du hier, ja, ich bin der Ritter von hier und da und ich bin der Magier von dort und hier und wir wollen unbedingt Diablo 3 sein. Unbedingt wollen wir Diablo sein. Ja. Ja, so kam mir das vor irgendwie. Schade eigentlich. Ja, tatsächlich, da hast du recht, jetzt wo du es sagst, es fühlt sich wirklich an wie so ein Diablo-Klon dann auf einmal. Ja, ja, das war die davor. Obwohl es ja aus einer ganz, ja, aber obwohl es vorher zumindest Storytelling-technisch aus einer anderen Richtung kam. Du warst mal wirklich niemand, ja, der da zufällig einfach reinkommt und sich denkt, ey, wenn ihr mir jetzt so auf den Keks geht, dann hau ich aber zu. wär das auch so wär auch eine witzige Version gewesen. Aber naja, was will man machen, ne? Also leider gibt's nichts mehr dazu, weil Dungeons & Dragons war, glaube ich, relativ erfolglos. Und da wird es, glaube ich, auch nicht sonderlich viel geben. Ich fand es halt okay, durchgespielt habe ich es nicht, weil ich irgendwann einfach aufgehört habe. Weißt du, weil es irgendwann zu lang war. Da gab es noch Treasures of the Sun, kam noch ein Erdmann raus, was die Levelgrenze erhoben hat und nochmal so um die 40 Stunden Spielzeit reingeballert hat. Und so, wow, okay, gut, ich habe zwar nichts dagegen. Du willst es noch länger machen? Niemals. Ich habe zwar nichts dagegen, dass Spiele länger sind und auch so Spaß machen, aber das Ding war einfach nur irgendwann. Es hat sich auch so langsam. Die Kämpfe haben sich auch so langsam angefühlt, finde ich. Da gab es so eine weibliche Figur, die du nehmen konntest. Die hat so Waffen gehabt, so Schusswaffen. Es war ganz nett, aber es hat sich ewig angefühlt irgendwie. So habe ich einen Gegner-Encounter, hatte sich für mich ewig angefühlt. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, Dungeons & Dragons verbinde ich jetzt nichts Positives. Ja, es war okay, sagt man so. Es war okay, es war also jetzt kein Problem. Ich muss sagen, mir hat der Zweier trotzdem besser gefallen, obwohl der Zweier so ein unzufriedenstellendes Ende hatte. Ich fand den ersten. Aber er hatte wenigstens ein Ende. Ja, ich fand den ersten einfach super, weil der hat all das gehabt, was ich gern gehabt hätte. Also was ich gern hatte in so einer Zeit. Einfach nur sinnloses Draufhauen. Mit einer egalen Story, Hauptsache das Gameplay macht Fun. Und da war es mir, selbst als Story-Gamer war es mir dann auch egal. dass ich einfach nur rumgelaufen bin durch Dungeons und alle Sachen kaputt gekloppt habe. Und das war super und es hat Spaß gemacht. Du hattest keine Ladezeiten von der ewig großen Karte, was egal ist, weil das hatte sie dieses Streaming von den Daten. Das kennst du ja, wenn du dich bewegst, wird das automatisch gerendert. So funktioniert das auch heutzutage noch. Das heißt, je nachdem, was du siehst und du dich umdrehst, wird es halt gerendert. So funktioniert es halt mit den Spielen. Weil der Rest existiert nicht, außer du bewegst dich dahin, dann wird er halt reingeladen. Ich fand's super. Ich find's halt schade, dass halt nie wieder was dazu gekommen ist. Vielleicht liegt das auch an den großartigen Filmen, die der Uwe Boll gemacht hat. Bitte, davon reden wir jetzt nicht. Oh doch, komm. Schönen Abend haben. Jetzt reden wir. Die Filme waren grauenhaft. Wir reden über den großartigen Schwerte des Königs, den ich tatsächlich geguckt habe. Weißt du, wir reden über den großartigen, grandiosen Uwe Boll. Und wie er Dungeon Siege dazu geführt hat, dass jeder ein falsches Bild von dem Genre hat. Ich meine, du hast einen Cast, ne? Von Jason Statham, Ray Liotta, ne? Matthew Lillard, ne? Burt Reynolds, fucking Ron Perlman. Die haben aber alle nichts geholfen. Ja, fucking Ron Perlman, ne? Und was? was machst du in dem Ding? Ne? Du machst halt mal eine Schrottstory mit einer Schrottkameraführung, einer Schrottregie. Wusstest du, dass es davon 3 Teile gibt? Was? Also ich wusste von 2 Filmen. Ja. Aber die haben ernsthaft noch einen dritten raus? Es gibt die Schwerter des Königs Dungeon Seeds, die Schwerter des Königs Die Zwei Welten und die Schwerter des Königs Die Letzte Mission. Und, what? Ja. Wo soll der rausgekommen sein? Die Zwei Welten ist von 2011 und spielt... Nee, Die Letzte Mission. Mit Dolph Lundgren, pass auf. Und Die Letzte Mission ist 2014. What? Und spielt mit Dominic Purcell. Einen, okay. Ich glaube, Wrestler? Ich habe keine Ahnung. Oder so ein Typ, den man nimmt, wenn man irgendwie wenn man irgendeinen Trash drehen will, anscheinend. Und er gerade als Hauptdarsteller zur Verfügung steht. Ich kann es dir nicht sagen. Furchtbar. Furchtbar. Absolut furchtbar. Glaub mir. Also, die kannst du echt... Du hast mich gerade geschockt, ja. Die kannst du echt in die Ecke schmeißen, die Filme. Also alle Filme davon. Damit hast du mich jetzt gerade absolut geschockt. Dass es einen dritten Teil von Schwerter des Königs gab. Ja. Boah. Nee, geht gar nicht. Ach, grauenhaft. Es ist aber trotzdem schade, dass es nichts mehr dazu gibt, irgendwie. Es gab noch Space Siege, fällt mir gerade ein. Kennst du das? Space Siege? Space Siege, ja, von Gas Powered Games. Kennst du Space Siege? Nee. Nie gehört, oder? Nie gehört. Ich bin gerade total verwundert. Das klingt jetzt wie so ein Sci-Fi-Abklon. Space Siege ist ein Action-Rollenspiel, das von Chris Taylor, der übrigens damals Gas Powered Games geleitet hat, entwickelt und von Sega veröffentlicht wurde. Der Teil ist ein Stück aus der Dungeon Siege-Reihe, die ebenfalls von Gas Powered Games produziert wird. Im Prinzip Dungeon Siege im Weltall, nur als Einzeltyp. Du bist ein Typ in dem kleinen Roboter, glaube ich, noch irgendwann später, der durch die Gegend rennt. Das Besondere an dem Spiel war, du konntest dir Upgrades an den Körper haften. Aber je mehr du zum Roboter geworden bist, desto mehr ist dir die Psyche von den Haupttypen immer mehr in Richtung Android gegangen. Okay. Das war das Besondere an dem Spiel. Du bist immer gefühlsloser dann auch geworden. Richtig, ja. Aber es war trotzdem dasselbe Spielprinzip wie bei Dungeon Siege. Durch die Gegend gelaufen, Sachen abgeschossen, Sachen eingesammelt, Sachen geupgradet. Das ist eine sehr klischeehafte Story. Aber auch irgendwie spaßig. Ich habe das damals gern gespielt. Das gab es damals 2008 für den PC. Das kam damals raus. Da hatten sie gedacht, hey, wir versuchen es nochmal so Richtung Dungeon Siege mäßig nach hier so mit Space Siege. Und es ist vollkommen schief gegangen. Das Spiel war unglaublich erfolglos. Das wollte keiner haben. Ich habe es dann auch irgendwann mal gekauft. Ich glaube für 5 Euro oder so. Und habe es dann mal nachgeholt. FN5er kann man mal sich das antun und reingucken. Ich fand's eigentlich gar nicht schlecht. Gut, Leute sagen, es war zwar unglaublich langweilig, aber ich fand's gar nicht mal so mies eigentlich. Aber, naja. So ist es halt mit alten Spielen, ne? Du meinst, es kommt drauf an, wann man sie gespielt hat, ob man sie gut oder schlecht findet? Ich glaube schon. Eigentlich, nee, manche Spiele sind zeitlos. Aber, also Dungeon Siege zum Beispiel ist zeitlos, finde ich. Ja. Wenn du es auf dem Rechner zum Laufen kriegst. Richtig. Es gibt übrigens gerade die Dungeon Siege Collection auf GOG für 5 Euro, sehe ich gerade. Mit Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Treasures of Sun. Demnächst solltest du mal echt anfragen, ob die dich werbefinanzieren. Kein Scheiß, Alter. aber wer möchte Dungeon Siege Collection auf GOG gerade für 5 Euro? Ich weiß nicht, ob es, wenn da rauskommt, der Cast, ob es bis dahin immer noch so ist. Auf jeden Fall, da kann man sich mal die Spiele angucken, die funktionieren auf allen Windows-Versionen und sind alle noch super und sind DRM-free. Und ja, so kann man die Spiele, kann man sich dann so mal anschauen, warum nicht? Ja, ich mag die Dungeon Siege-Reihe. Ich, wie gesagt, nochmal, auch wenn ich mag Dungeon Siege. Ja, auch wenn ich mich wiederhole. Genau, ich mag Dungeon Siege. Auch wenn ich mich wiederhole, schade, dass es nichts mehr dazu gibt. Aber, naja, kann man nichts machen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder etwas. Vielleicht greift irgendjemand nochmal die Reihe auf, weil der dritte Teil lief übrigens unter Square. Ich glaube, das war Square Enix, der Publisher, soweit ich weiß. Ja, der Publisher war Square Enix und das Studio war Obsidian Entertainment. Obwohl Obsidian eigentlich nie wieder etwas davon sehen. Ja, vermutlich. Obwohl Obsidian eigentlich verantwortlich ist für Knights of the Republic 2, für Neverwinter Nights 2, für Fallout New Vegas, für das South Park Stick of Truth, übrigens sehr gutes Spiel, für Pillars of Eternity, für Tyranny, für die Spiele sind die verantwortlich, aber leider auch für Dungeon Siege 3, aber Dungeon Siege 3 fühlt sich auch an. Naja, aber lässt sich doch einfach erklären, warum Dungeon Siege 3 dann so geworden ist, wie es geworden ist. Es war eine Auftragsarbeit. Ja, Square Enix, wir brauchen möglichst schnell ein Spiel, das Geld bringt. Ja, schon irgendwie. Hey, haben wir doch nicht so Dungeon Siege. Ist das nicht so? Ja, das ist wie Diablo. Alles klar, macht uns ein Diablo, bitte. Oh, aber Gott. Wir könnten noch viel mehr. Nee, es ist egal. Es reicht, wenn es so ein Billig-Diablo-Klon ist. Da könnte ich eigentlich wieder die Sachen sagen, die ich immer jedes Jahr am Ende des Jahres-Podcasts sage. Oh, Square. Square, Square, Square. Was ich zur Hölle. Ich hab dich mal so geliebt. Was zur Hölle, Square. Asset. Schade. Naja, man kann nichts machen. Wie gesagt, man kann sich die Teile wunderbar angucken. Geht einfach auf Good Old Games und guckt sie da an. Kauft sie euch da. Das sind die DM-Free. Wenn nicht, sind sie auch auf Steam ab und zu erhältlich für ein Apple und ein Ei. Wenn man mal so Lust auf so einen Diablo-Klon hat, warum nicht? Ansonsten würde ich sagen, das war unser kleiner Abstecher in die großartige Dungeon Siege-Welt. Und ich danke dir, Markus, dass du wie immer dabei warst, um mich zu unterstützen. Immer wieder gern. Und ich sage das, was ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber vergleicht bloß eure Items. Macht's gut.